Juni. Licht und Sonne, inneres Wachstum und Selbstfürsorge. Stell dich auf deine Matte oder auf den Teppich. Ich öffne mich der Sonnenenergie und dem hellen, lichten Junitag. Berg. Stell dir vor, du bist im Sommer, im Süden, am Mittelmeer und allein an einem kleinen Strand. Du bist nackt unter der Sonne und lässt dich bewusst von der Sonne bestrahlen. Spüre die sanfte Berührung des warmen Lichts. Fühle die Kraft. Atme ein und nimm Sonnenstrahlen in dich auf. Vielleicht lächelst du dabei. Stell dir vor, wie dein Körper dankbar das Licht aufnimmt. Atme dabei ein und nimm die Sonnenstrahlen in dich auf. Jetzt begibst du dich weiterhin imaginär unter den Schatten eines Baumes. Berg mit Armen nach oben. Atme ein. Atme aus und strecke den rechten Arm lang nach oben. Berühre dabei die Blätter des schattenspendenden Baumes. Dehne dabei deine ganze rechte Körperseite. Strecke dann den anderen Arm zu den Blättern. Länge und dehne jetzt deine linke Seite von den Zehen bis zur Fingerspitzen. So dehnst du mal die eine und mal die andere Seite deines Körpers, indem du dich nach den Blättern des Baumes streckst. Spüre dabei die warme Erde unter deinen Füßen und die Energie des Wachstums. Atme tief in den Baum und strecke dich und verbinde dich auch mit dem Boden, verwurzle dich. Sonne und Licht gibt es im Juni im Überfluss. Die Junitage sind am längsten hell, so wie sie im Dezember am längsten dunkel sind. Jede neue Blüte, jedes neue Blatt, jeder neue Trieb entfalten sich. Berg mit Armen nach hinten. Atme ein, deine Brust weitet sich. Atme aus. Bringe deine Arme in einem Kreis nach unten. Atme ein, atme aus, bring deine Arme hinter deinen Rücken. Atme ein, atme aus und verschränke die Finger deiner Hände ineinander. Atme ein, dein Brustkorb weitet sich. Atme aus und ziehe deine gestreckten Arme nach hinten oben, sanft. Bleib in dieser Haltung und atme ein, dein Brustkorb weitet sich und aus, du kannst deine Arme noch ein bisschen nach hinten oben ziehen. Beobachte, wie sich bei deiner Einatmung dein Brustkorb vielleicht zart hebt und sich die Dehnung in den Armen verstärkt. Atme tief in den Bauch. Deine Arme längen sich nach hinten, dein Brustkorb öffnet sich, so wie sich jede neue Blüte, jedes neue Blatt und jeder neue Trieb den Sonnenstrahlen, der Wärme und dem Licht im Juni entgegenstreckt. Zieh die Kraft der Sonne in dich hinein, von den Füßen über das Becken bis zum Scheitel. Deine imaginären Äste wachsen zum Licht. Licht gibt es im Überfluss im Juni. Genieß das Gefühl, ein großer, starker Baum zu sein, der die Lichtstrahlen der Sonne genießt. Fühle, wie du dich im Laufe der Jahre ausgebreitet hast. Auch jetzt willst du noch weiter wachsen. Ich wachse stets und entfalte mich bis heute in mein Leben. Krieger 3 mit Armen seitlich. Atme ein, atme aus und komm über einen Ausfallschritt mit deinem Gewicht auf dein rechtes Bein, das du am Boden vor dir abgesetzt hast. Deine Hände können sich auf den Boden abstützen oder du streckst sie seitlich wie ein Vogel die Flügel von dir weg. Du wächst weiter. Streck deine Arme lang über die Seite, länge dein hinteres fliegendes Bein, dein Scheitel zieht nach vorne, deine Schultern bleiben unten. Das Knie kannst du leicht gebeugt halten, wenn es sich besser anfühlt. Der Fuß ist vererdet, verwurzelt. Du darfst in allen Lebensbereichen wachsen. Du darfst dich in alle Richtungen ausbreiten. Halte deine Balance spielerisch. Verwende deine Kraft für das, was dir wichtig ist. Die Liebe, den Alltag, Beruf kannst du dich ausstrecken, Hobbys, Körper, Geist, Seele. In welchem Bereich würdest du gerne noch mehr wachsen, dich noch mehr hineinbegeben? Bleib in der Balance und halte dich im Krieger, im dritten Krieger. Du wächst stets und entfaltest dich bis heute in dein Leben hinein. Wofür möchte ich meine Kraft verwenden? Gibt es etwas, das ich gerade besonders entfalten möchte? Krieger 3 weiterhin mit hinter dem Rücken verschränkten Händen. Atme ein, atme aus, stell dein hinteres, also linkes Bein wieder in den Ausfallschritt hinten ab. Stell dein rechtes dazu und komm jetzt mit dem linken Bein über einen Ausfallschritt nach vorne in den Krieger 3. Dein Gewicht verlagerst du jetzt also auf dein linkes Bein nach vorne. Deine Bauchmuskeln sind aktiv, so hast du mehr Stabilität. Deine Hände können sich vorne abstützen oder du versuchst deine Finger hinter deinem Rücken zu verschränken. Wenn du die Finger deiner Hände hinten verschränkt hast, ziehe sanft deine Arme von deinem Rücken weg und weite deinen Brustkorb. Dein Brustkorb öffnet sich dabei also leicht. Halte. Atme. Dein inneren Bauchmuskeln sind aktiv. Deine Ferse vom Standbein drückt in den Boden. Du darfst in allen Bereichen wachsen, die dir am Herzen liegen, und zwar in deinem eigenen Tempo. Lass dir Zeit dafür. Entfalte dich, wo du dich schon länger nicht mehr gelebt hast und entfaltet hast. Spiele mit der Situation, spiele mit deinem Gleichgewicht. Rausfallen und wieder reinfinden ist Teil der Übung. Du bist lang und entfaltest dich. Spiele mit deinem Gleichgewicht. Atme ein, du bist weit. Atme aus, deine Bauchmuskeln aktivieren sich, dein Zentrum trägt dich. Halte dich. Ich schaffe Raum für neues Wachstum. Stuhl oder tiefer Sitz. Atme ein, atme aus, stell dein hinteres rechtes Bein nach vor zum linken. Von parallelen Stand, wo du jetzt bist, beugst du deine Knie, beide Knie und kommst in den Stuhl. Senke dein Becken so tief wie möglich ab. Dein Rücken bleibt dabei aber gerade. Atme ein, hebe deine Arme gestreckt über deinen Kopf, deine Handflächen zeigen zueinander. Atme aus, aktiviere deine inneren Bauchmuskel, zieh sie nach innen oben und beuge deine Knie, sodass deine Oberschenkel beinahe parallel zum Boden sind. Beuge sie, soweit du kannst und soweit der Rücken lang bleiben kann. Deine Füße sind parallel und gut mit dem Boden verwurzelt. Spüre deine Fersen, deine Großzehenballen und deine Außenkanten der Füße. Deine Arme sind lang, deine Schultern bleiben unten. Bewege einmal deine Fingerspitzen für Aktivität und Verbindung. Je tiefer du gehst, desto mehr Widerstand gegen die Schwerkraft musst du aufbringen. Atme ein, mach dich lang, strecke deine Arme. Atme aus, sinke tiefer. Bleib in deiner Kraft. Zieh deine tiefen Bauchmuskeln nach innen und oben. Halte. Wofür möchtest du in deinem Leben jetzt deine Kraft verwenden? Welchen Bereich in deinem Leben hast du schon länger nicht mehr entfaltet und möchtest du gerne entfalten? Beruf, Alltag, Liebe, Hobbys, Körper, Geist oder Seele? Wo hast du dich schon länger nicht mehr entfaltet und möchtest dich gern entfalten? Ich gebe mir Zuwendung dort, wo sie für mich gerade nötig ist. Fersensitz mit Armen hinter dem Rücken. Bringe deine Hände zum Boden und beuge dabei deine Knie und komm in den Fersensitz am Boden. Atme ein, dein Brustkorb öffnet sich. Atme lang aus. Deine inneren Bauchmuskeln ziehen nach innen und oben und du bringst deine Hände hinter deinen Rücken. Atme ein, öffne deinen Brustkorb. Dein Brustbein zieht Richtung Decke. Atme aus, deine Bauchmuskeln sind aktiv. Deine Hände hinter deinem Rücken drücken gut in den Boden. Zieh Kraft durch deine Hände aus der Erde. Atme tief, atme dorthin, wo du Spannungen spürst. Gib dir Zuwendung dort, wo du sie gerade brauchst. Wenn du magst, kannst du auch in den Schneidersitz kommen. Oder du bleibst im Fersensitz. Genieße es, ein großes, starkes Lebewesen zu sein, das in das Netz der Natur eingebunden ist. Genieß deine eigene Schönheit als Teil des Ganzen. Täglich entfaltest du dich in diese Welt. Gib dir Zuwendung dort, wo du sie gerade wünschst. Spüre nach, wo möchtest du vielleicht etwas mehr loslassen? Wo möchtest du deine Position vielleicht verändern, minimal, um die Energie fließen lassen zu können? Gib dir dort Zuwendung, wo sie für dich gerade nötig ist. Der Nährboden für meine Entfaltung ist meine Selbstliebe. Drehsitz aus dem Langsitz mit einem gebeugten Knie. Atme ein. Atme aus und komm in den Langsitz. Bring also deine Beine parallel und langgestreckt vor dir auf den Boden. Wenn du magst, setz dich auf eine Decke, damit dein Becken aufgerichtet sein kann. Spüre deine Sitzbeinhöcker. Atme ein. Deine Wirbelsäule ist lang. Atme aus und bring deinen linken Fuß außerhalb deines rechten Knies. Atme ein. Strecke deinen rechten Arm nach oben. Atme aus, führe deinen rechten Ellbogen außerhalb deines linken Knies. Deine Brustwirbelsäule rotiert nach links. Dein linker Arm stützt sich hinter deiner linken Gesäßhälfte ab. Atme ein, deine Wirbelsäule ist lang, dein Nacken ist auch lang. Atme aus, rotiere weiter minimal nach links. Einatmen, länge dich. Ausatmen, rotiere ein bisschen weiter. Atme in diesem Rhythmus weiter. Achte auf einen entspannten Nacken. Der Nährboden für Entfaltung deines Wesens ist deine Selbstliebe. Um dich gezielt weiterzuentwickeln, nimm dich so an, wie du bist. Spüre, was du gerade brauchst und tu, was du gerade brauchst. Entspanne deine Gesichtsmuskeln. Ein, lang, aus, Rotation. Andere Seite. Atme ein, atme aus und komm zurück in den Langsitz. Dein Becken ist aufgerichtet. Spüre deine Sitzbeinhöcker. Atme ein, deine Wirbelsäule ist lang. Atme aus und bring deinen rechten Fuß außerhalb deines linken Knies. Atme ein, strecke deinen linken Arm nach oben, atme aus. Führe deinen linken Ellbogen außerhalb an dein rechtes Knie. Deine Brustwirbelsäule rotiert jetzt nach rechts. Dein rechter Arm stützt sich hinter deiner rechten Gesäßhälfte ab. Atme ein. Deine Wirbelsäule ist lang. Dein Nacken ist auch lang. Atme aus. Rotiere weiter minimal nach rechts. Einatmen. Länge dich. Ausatmen. Rotiere ein klein wenig. Atme in diesem Rhythmus weiter. Achte auf einen entspannten Nacken. Nimm dich mit der Juni-Qualität einfach einmal liebevoll an. Wenn du traurig bist, nimm es achtsam an. Wahrscheinlich hast du etwas Unangenehmes erlebt. Wenn du etwas geschafft hast, wenn du deinen Alltag schaffst oder auch dir selbst, so wie jetzt, Zeit schenkst, lobe dich dafür. Im Juni lobe dich einmal für alles, was auf irgendeine Art und Weise gut läuft. So gibst du dem guten Raum, was wiederum guter Nährboden für weitere nährende Erlebnisse sein kann. Nimm dich wahr und nimm dich ernst. Atme ein, deine Wirbelsäule ist lang. Atme aus, rotiere ein Stück. Ein froher Mensch schöpft aus seinem inneren Reichtum und kann die Bedürfnisse anderer akzeptieren, weil auch er sich selbst Raum geben kann. Im Juni ist die Zeit, Höhepunkte zu genießen. Die Zeit, sie wieder loszulassen, kommt früh genug. Lach dir selbst zu. Komm jetzt zurück in den Langsitz. Und umarme dich jetzt einfach einmal. Mit beiden Händen, Armen umschlinge dich selbst. Der Nährboden für deine Entfaltung ist deine Selbstliebe. Liebst du dich selbst, kannst du dich entfalten und verschenken. Ich sorge für mich und nehme meine Bedürfnisse wahr. Liegende Drehung, Krokodil. Komm langsam in die Rückenlage, fasse mit den Händen unter deine Knie und roll auf den Boden. Du liegst jetzt auf dem Rücken. Atme ein. Atme aus, zieh jetzt deine Knie zu dir. Atme ein. Atme aus, aktiviere deinen inneren Bauchmuskel und lass deine Knie langsam nach rechts sinken. In dieser entspannenden, verdrehten Haltung kannst du alles loslassen. Öffne deinen linken Arm nach links. Spüre, wo dein Arm gut liegt. Probier aus. Ist dein Nacken entspannt? Atme ein und werde weit. Atme lang aus. Sorge gut für dich. Welche Positionierung deines Arms und deiner Knie fühlt sich gut an? Atme aus. Komm zurück in die Mitte. Nimm deine Knie sachte mit und umarme dich sanft. Atme ein, atme aus, aktiviere deine inneren Bauchmuskel, lass deine Knie auf die linke Seite sinken. Dein rechter Arm öffnet sich zur rechten Seite. Fühle, wo sich der Arm in einer guten Drehung anfühlt. Lass los. Atme ein. Du wirst weit. Atme aus und lass alles los. Spür, ob dein Fokus auf Selbstliebe und Zuwendung zu dir etwas in dir bewegt. Atme ein und werde weit. Atme lang aus. Fokussiere auf Selbstliebe. Achte in dieser Zeit einmal besonders auf deine Bedürfnisse. Sorge für dich. Mach, was für dich gut ist in dieser Zeit. Atme ein, atme aus und umarme dich sanft. Komm zurück in die Mitte und umarme deine Knie in der Rückenlage. Gib dir ein paar Momente mit dieser Umarmung mit dir selbst.